aus Europa. Nachrichten. Um 10 Uhr mit Claudine Bimmermann. Guten Tag. Anschlag in Istanbul. Unbekannte greifen Polizeiwache an. Schüsse in Ferguson. Gedenkmarsch endet in Gewalt. Und Protest gegen Walfang. AIDA stoppt Touren zu den Färöern. Istanbul hat eine unruhige Nacht hinter sich. Es gab gleich zwei Schießereien, eine davon vorm Konsulat der USA in Istanbul. Und dann explodierte auch noch eine Bombe vor einer Polizeiwache. Mehrere Menschen starben, einige wurden verletzt. Katrin Erdmann. Erst sprengte sich ein Selbstmordattentäter mit einem Auto in die Luft. Bei der Detonation starb außerdem noch ein Polizist. Bis zu 10 Menschen wurden nach Angaben türkischer Nachrichtenagenturen verletzt. Am Morgen gab es in dem Vorort erneut eine Schießerei. Dabei sollen die beiden Attentäter ums Leben gekommen und zwei weitere Menschen verletzt worden sein. Außerdem kam es vor dem US-amerikanischen Konsulat in Istanbul zu einem Schusswechsel. Einer der beiden Attentäter, eine Frau, wurde dabei verletzt und festgenommen. Diplomatische Einrichtungen der USA in der Türkei waren in der Vergangenheit wiederholt das Ziel von Angriffen. Die Türkei hat derzeit an verschiedenen Orten ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Grund sind die anhaltenden Auseinandersetzungen mit der verbotenen türkischen Arbeiterpartei PKK im Südosten des Landes. In der amerikanischen Kleinstadt Ferguson hat es in den vergangenen Stunden wieder Krawalle und Schießereien gegeben. Zuvor hatten sich einige hundert Menschen getroffen und an den schwarzen Teenager Michael Brown erinnert. Er war von einem weißen Polizisten erschossen worden. Genau ein Jahr später gibt es nun wieder Bilder der Gewalt in Ferguson. Jan Bösche. Kurz vor Mitternacht Ortszeit fielen in Ferguson Schüsse. Journalisten berichteten, jemand sei angeschossen worden. Nach Polizeiangaben war ein Beamter unter Feuer genommen worden und hatte zurückgeschossen. Zuvor schon war ein Schönheitssalon geplündert worden. Die Polizei marschierte mit Schutzschilden auf, gepanzerte Fahrzeuge rollten heran. Der Tag hatte nachdenklich begonnen. Die Pastorin Tracy Blackman sagte, der Himmel würde weinen. The sky is crying because we've gathered here to pray at the memorial of Mike Brown. Weil sie hier versammelt seien, um am Denkmal für Mike Brown zu beten. Bei der Parlamentswahl in Haiti sind drei Menschen ums Leben gekommen. Wegen Randalen wurden fast 30 Wahllokale früher dicht gemacht. Andere öffneten mit Verspätung. Es fehlen wohl auch Stimmzettel und Wählerlisten sind unvollständig. Dennoch sagen europäische Beobachter, der Verlauf der Wahl sei fast normal. Sie war seit 2011 immer wieder verschoben worden, unter anderem, weil sich die Parteien nicht auf ein neues Wahlgesetz einigen konnten. Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA macht ab sofort einen Bogen um die Färöer Inseln. Grund ist ein neues Gesetz zum umstrittenen Walfang vor der Inselgruppe im Nordatlantik. Danach droht Touristen dort eine Geldstrafe oder sogar Gefängnis. Thorsten Reinhold. Wer einen Grindwall in der Nähe der Inseln sieht, muss dies den Behörden melden, damit die Jagd auf das Tier beginnen kann. Passiert das nicht, sind im schlimmsten Fall bis zu 2 Jahre Gefängnis möglich, schreibt die Tierschutzorganisation Deutsches Wal- und Delfinschutzforum. Nach ihren Angaben hat AIDA jetzt entschieden, die Landgänge für Touristen auf den Färöerinseln zu streichen. Andere Kreuzfahrtunternehmen wie Hapag-Lloyd haben ihre Touren bereits reduziert. TUI Cruises dagegen lehnt einen grundsätzlichen Boykott der beliebten Inselgruppe im Moment ab. Man wolle aber die Gäste an Bord über die Walfangtradition aufklären. Jedes Jahr werden dort hunderte Grindwale in Buchten getrieben und getötet. Tierschützer kritisieren dies als grausam und unnötig. Viele lässt der Job offenbar auch nach Feierabend nicht los und schuld daran ist auch das Internet. Denn 42% der Beschäftigten in Deutschland lesen berufliche Mails nach der Arbeit. 28% beantworten sie auch in ihrer freien Zeit. So steht es in einer repräsentativen internationalen Umfrage. Danach checken Schweizer, Italiener, Österreicher und Spanier noch mehr Jobmails in der Freizeit als Deutsche. Und nun sollte eigentlich der Wetterbericht kommen. Und da ist er. Im Westen und im Nordwesten Deutschlands ist es heute zeitweise wolkig und es gibt auch einzelne Schauer bei 23 bis 28 Grad. Im Osten wird es wärmer mit 33 Grad. Morgen kann es ein paar Gewitter geben und die Temperaturen bleiben ziemlich genauso, wie sie heute sind. Das waren Nachrichten mit Claudine Bimmermann. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Supermercado. Montag. Jo, nicht der coolste Tag der Woche, aber wir machen das Beste draus, versprochen. Jetzt erst einmal Musik von Senabu C. Zu Hause in Schweden und Gambia und zu hören in Funk aus Europa mit Moa. Sie haben immer Muni. Moin. Someone just told me that there's no tomorrow. And if that is true, Lo que tú enciendes, te hablan de mí y el mismo te prendes. Pásate ser fría caliente. Nos vemos en mi casa muy frecuentemente. Dispárame un beso, mátame lentamente. Vive el día de hoy, pásame en tu energía. Dos almas libres en sintonía. Ni yo soy tuyo, ni tú eres mía. Si tú te fueras, ¿qué falta me harías? Let go. Sabes que eres tú, en la que confío como tú ninguna. Somos iguales y de eso no hay duda. No eres mi novia, tampoco mi amiga, pero me alegras completa la vida. Y ella me dice que muy bien me entiende, que no es fácil manejar tanta gente. Pasa y la brisa escapará, nuestro favor. No tenemos que complicar, por si tú y yo sabemos lo que después de aquí pasará. Y sube, prende el foco en hoy, y quien repite esa canción, la perfecta para la ocasión. All we need is somebody to lean on. Y sube, prende el foco en hoy, y quien repite esa canción. Está perfecta para la ocasión. All we need is somebody to lean on. Das war Lean On im Spanish Remix. Und das hier ist die Lady, mit der wir diese Woche sehr, sehr viel Zeit verbringen werden. Hi, this is Leanne Lavas and you're listening to Funkhaus Europa with Siham El Maimouni. Gosh, it's such an amazing name. Selber, Leanne Lavas, toller Name. Tolles Aussehen. Aber das, was uns eigentlich interessiert, der ausschlaggebende Punkt hier in Funkhaus Europa, sie macht tolle Musik. Ihr neues Album ist nämlich unsere Funkhaus Europa-CD der Woche, heißt Blood. Wir werden gleich ausführlich reinhören und dann jeden Tag im Superquiz um ein Exemplar zocken. Ne? Also bleiben Sie dabei und hören Sie gleich, ob der Leanne Lahavas Sound was für Sie ist. Leanne selbst gibt's dann übrigens im langen und ausführlichen Interview hier in der Sendung am Mittwoch war es, glaube ich. Yes, Mittwoch. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. But I love it, of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Cause I know, cause I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Oh, oh. I can't feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you. Aus Kanada, Can't Feel My Face. Sein berühmtester Fan, Kendrick Lamar. Die nächste Sängerin, die wir hören, die hat so Fans wie Stevie Wonder oder Prince. Funkhaus Europa. CD der Woche. Die kommt von der 25-jährigen britischen Sängerin Lianne Le Havas. Was für ein wundervolles Album Blood ist, finden wir, jetzt hören Sie es sich ganz in Ruhe an, zusammen mit Johannes Petzold. Wonderful, wunderbar wie sonderbar müssen die vergangenen 3 Jahre für Lianne Le Havas gewesen sein. Von der Background-Sängerin bei Kollegin Paloma Faith zum Star über Nacht mit einem Mercury-Preis nominierten Debüt. Und dann wird Prince auf sie aufmerksam, spielt ein Privatkonzert für sie in ihrem Wohnzimmer. Auf seinem Album Art Official Age ist sie gleich in mehreren Songs zu hören. Und Stevie Wonder fragt bei ihr nach, ob man nicht zusammen Songs aufnehmen will. I'll never forget it. He came to a show. Ich werde es nie vergessen. Stevie Wonder kam zu meinem Konzert in Los Angeles. Nach der Show saßen wir zusammen und plauderten. Wir tauschten Telefonnummern aus. Und dann hörte ich ihn kurze Zeit später auf meinem Anrufbeantworter. Er sang in den Anrufbeantworter meinen Song Is Your Love Big Enough, aber mit meinem Namen drin. Anfangs noch als Folk- und Soul-Musikerin betitelt, steckt Lianne Le Havas mit Blood ihr eigenes Terrain ab. Der Song Midnight oszilliert zwischen Soul und Jazz. Honey, if you care to join me, come meet the team. Die Balladen auf dem Album, gleich 4 an der Zahl, werden spärlich vom wiederkehrenden Riff einer Akustikgitarre eingeleitet. Bei anderen Songs wie Never Get Enough erlaubt sie sich krachende Zäsuren inmitten der ruhigen Stimmung. Jill Scott mag ihr altes Vorbild sein, aber eine versierte britische Songwriterin wie Laura Mvula ist ihr aktuell die nächste Seelenverwandte. Und der vom New Jazz getragene Soul von José James. Ihre Blood-Songs singt Lianne Le Havas mit einer emotionsgeladenen Stimme, mit der sie bewegende Geschichten aus ihrem Leben erzählt, wie im Song Unstoppable. Unstoppable ist wie ein Brief, den ich an meinen Ex-Freund schreibe. So war unsere Beziehung und so könnte es zwischen uns weitergehen. Und ich sage, wenn wir wieder zusammenfänden, würdest du es nicht bereuen. If we do make another go of it, you won't regret it. Ihr Vater ist Grieche, ihre Mutter Jamaikanerin. Blood ist inspiriert durch eine Reise mit der Mutter nach Jamaika. Dancehall-Produzent Steve McGregor ist einer der Produzenten des Albums. Einen Reggae-Song sucht man auf Blood aber vergebens. Oder griechische Balladen. Aber aus beiden Quellen zieht Blood seine Inspiration. Und dieser Weg zu ihr selbst auf ihrem sehr persönlichen Album hat für Lian Lahavas erst begonnen. Well, the Greek music I knew from ich kenne die griechische Musik von meinem Vater. Was er auf dem Akkordeon spielte, hat etwas sehr Hypnotisches, sehr Wiederkehrendes. Das hat mich fasziniert und man kann es auch bei mir hören. Meine Gitarrenriffs und Akkorde wiederholen sich ähnlich wie bei ihm und haben auch so etwas Hypnotisches. Das kommt von meinem Vater und ich möchte diese Roots in der Zukunft noch weiter erforschen und intensivieren. I hope to explore it further with future musical endeavors. Diese wunderschöne Stimme gehört Lian Lahavas. Ihr neues Album Blood ist die Funk aus Europa CD der Woche. Wir spielen in ja so einer Stunde, ja, so 11:30 würde ich sagen, im Quiz um das Album zum ersten Mal. Heute bis Freitag, das Hyperquiz immer zwischen 10 und 12. Und jetzt haben wir noch einen Song vom Album in voller Länge, Midnight, Lian Lahavas. Já não quer mais conversar ao vivo com ninguém. Mergulha de cabeça pela tela e some. Me diz para que tanto selfie, eu hein? Pode o mundo em volta estar caindo, que ela nunca vai se abalar. Você fala, ela finge estar ouvindo, mas na verdade não tá. Mas na verdade não tá. O samba pegando fogo, o churrasco tá bombando. Ela pensa estar curtindo, mas na verdade não tá. Todo mundo vendo o jogo, tá torcendo, tá sambando. Ela pensa estar curtindo, mas na verdade não tá. Ela não larga mais aquele telefone. Já não quer mais conversar ao vivo com ninguém. Mergulha de cabeça pela tela e some. Me diz para que tanto selfie, eu hein? Pode o mundo em volta estar caindo, que ela nunca vai se abalar. Você fala, ela finge estar ouvindo, mas na verdade não tá. Mas na verdade não tá. O samba pegando fogo, o churrasco tá bombando. Ela pensa estar curtindo, mas na verdade não tá. Todo mundo vendo o jogo, tá torcendo, tá sambando. Ela pensa estar curtindo, mas na verdade não tá. O samba pegando fogo, o churrasco tá bombando. Ela pensa estar curtindo, mas na verdade não tá. Theo Georges, ich wette, eine Menge Leute haben bei diesen schönen Klängen ordentlich aufgedreht. Yay, lassen Sie es ruhig aufgedreht. Meine Heimat, meine Liebe, in den Farben Rot und Weiß. Deutscher Meister, 33, nur damit es jeder weiß. Ha, ey komm, wenn, dann passt's jetzt. Funkhaus Europa, Super Serie. Okay, ich verspreche diesen Fortuna Düsseldorf-Gesang kein einziges Mal mehr zu wiederholen in dieser Sendung. Für heute. Wir widmen Fußballfans eine Wochenserie. Keine Angst, es werden hier wirklich nicht jeden Tag Fangesänge ins Funkhaus Europa Mikro gegrölt. Not our style. Wir schauen in die ganze Welt. Ja klar, war es auch ein Grund für uns, die Serie jetzt diese Woche zu starten, weil die Bundesliga anfängt, ne? Aber Leute, es gibt so viel mehr als nur Bundesliga. Ein bisschen nach Volksfest am Wochenende vor den großen Fußballstadien in Kenia. Die Fans eines der Top-Teams des Abaluja FC Leopard schlagen Trommeln und Ulenge, große Metallreifen, die mit Stöcken bearbeitet werden. Sie tanzen und futtern mitgebrachte Hähnchen, die Leibspeise des Volks der Luja. Die Party beginnt oft schon morgens, Stunden vor dem Anpfiff. Aber die Stimmung kann ganz schnell kippen, besonders wenn die Leoparden gegen ihre Erzrivalen antreten. Gormaya. Alle anderen Teams weinen wegen Gormaya, heißt es reichlich arrogant in der Vereinshymne. Die gröhlenden Fans gehören fast alle zum Volk der Luo vom Ostufer des Viktoriasees und bevorzugen Fisch als Stadionsnack. Gute Verlierer sind beide Seiten nicht. Nach einem Spitzenspiel folgt eine Straßenschlacht zwischen betrunkenen Fans. Alkohol ist im Stadion zwar verboten, aber in harmlos aussehenden Wasserflaschen wird regelmäßig reichlich Wodka eingeschmuggelt. Dann fliegen Fäuste und Pflastersteine. Wer ins Stadion will, geht zu Fuß, damit wütende Verlierer das Auto nicht zerlegen oder gar anzünden. Und kein Kenianer würde die Familie mit zum Fußball nehmen. Das wäre ein Ausflug mit Aussicht auf Krankenhaus. Länderstaude über die Fußball-Fankultur in Kenia. Trey Songz. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Oh, look what you done started. Oh, nana. Why you gotta act so naughty? Oh, na-na. I'm about to spend all this cash. Oh, na-na. If you keep shaking that. Oh, yeah. Oh, na-na-na. Put your hands in the air if you're loving tonight. Oh, na-na-na. Keep your hands in the air if you're spending the night. Oh, na-na-na. Oh, na-na-na-na-na-na. Everybody say it like. Oh, na-na-na. Oh, na-na-na-na-na-na. Everybody say it. Baby, I'm the one you like, yeah. I'ma give you what you like, yeah. Oh, yeah. I'ma give it to you right, yeah. Best time of your life, yeah. Oh, yeah. Baby, when you ready, tell her where you get the check. Girl, I know you ready, ain't even got a check. You been through the worst, let me show you who the best. You know I'ma get you right, girl, them boys to the left. Like, oh, na-na. Look what you done started. Oh, na-na. Why you gotta act so naughty? Na-na. I'm about to spend all this cash. Oh, na-na. If you keep shaking that. Oh, oh. Oh, na-na-na. Put your hands in the air if you're loving tonight. Oh, na-na-na. Keep your hands in the air if you're spending the night. Oh, na-na-na. Oh, na-na-na-na-na-na-na. Everybody say it like. Oh, na-na-na. Oh, na-na-na-na-na-na-na. Everybody say it. Celebrate, yeah. You the one they never had, yeah. Oh, yeah. All the problems you done had, yeah. Leave them broke fellas in the past, yeah. Oh, yeah. Girl, you had good, but I could give you better. I'll have you thinking about forever. I'm like, say, oh, na-na. Oh. Look what you done started. Look what you done started. Oh, na-na. Oh, na-na. Why you gotta act so naughty? If you're loving tonight, keep your hands in the air if you're spending the night. Oh, na na na, oh na na na na na. Everybody say it like. Oh na na na, oh na na na na na na. Everybody say. I'm feeling lucky tonight. Everybody say. When we leave this party, you gon' love me tonight. Everybody say. You feeling lucky tonight. Keep your hands in the air if you're spending the night. Oh, na na na, oh na na na. Everybody say like. Oh, na na na, oh na na na na na. Everybody say. Oh, ooh, ooh, na na na na na. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. In Essen auf 103,3. Trampando a contragosto, feliz ou oposto. Aposto que sei da dureza, que é a tristeza deformando o seu rosto. Se estalos parassem, se calos falassem, talvez. O mundo escutasse, olhado no impasse, olhasse limpasse, brilhava vocês. Monjo, pras mina no fronte, que dor pra contar tem de monte. É tipo uma fonte dela, de fronte dela, sonha com um novo horizonte. Trancada na cela ou numa favela, medo é foda, gente. Pobre menina, sofre de verdade por toda a cidade, ainda mais porque a palavra liberdade é feminina. Quedos, becos e pretos, tristes como um blues. Mano, muçulmano, amor, islã. Assalamu alaikum, alaikum salam. Mil flor, mil dor, mil idioma. Mil cor, tipo índios mortos em Oklahoma. Tio por, servos de Roma. Frios por, natureza morta, portas coma. L'égalité pour mon peuple, s'il vous plaît. Mille familles, mille pour select. Ma révolution est black, noir, check. Et ma terre, meilleure qu'hier. Ma terre, mes mains, c'est ma place. E o velho sonho, viver em paz. Com o necessário, sem ter demais. Verde mais, verde mais, verde mais. Família. Même thème, cri du cœur, genre ça ira. Même un refrain qui vient de ces zones à mocher. Noisy LESC, zone à noche. Des vies décalées, des années. Que c'est l'alerte rouge comme condamné. D'étaler, s'en aller ou chialer. Jamais, plutôt qu'à l'aide. On entend crier sa mère. Pas année, quête aux couleurs café. Non, c'est pas gagné. Si tu voulais taper, trop de barons, barons. Trop de casaniers qui tiendront barons. De plus que ça ira, ça ira. Se dit le brave type comme le scélérat. Pour le sale, pas pélas, même sort, même idée. Qu'on s'en sorte à l'espoir, tous fidèles. Ah, San Paolo, zone à Norche. Ça ira. Noisy LESC. Ira. Si, si. Ira. Oh. Ira, ira, ira. Ghetto youth, faut pas stresser. Ça ira. Ici, MC, t'as fait fait. Ira. Si, si. Ira. Oh. Ira. Que les ghettos salis, que n'empêche que ça. Ira, ira, ira. Tous les ghettos savent que les ghettos salis, n'empêche que ça. Emicida und Fefe. Ira, ira, ira. Bonjour, in Funkhaus Europa. Ich könnte kotzen, pardon. Aber mich macht es wirklich wütend zu sehen, dass Filme wie der hier, El Ardor, bei uns nicht im Kino gezeigt werden. Und dafür läuft was in Dauerschleife in allen Kinos? Magic Mike XXL. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, es bringt nichts, sich aufzuregen. Zu Hause bestimmen wir selbst, was wir gucken. Und ich empfehle Ihnen dringend El Ardor vom argentinischen Regisseur Pablo Fendrick. Funkhaus. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Super Tipps. Dieser Film ist der Super DVD-Tipp der Woche von Francesco Tornabene. Hören Sie ihm einfach gut zu, weil vielleicht gewinnen Sie den Film ja gleich auch einfach. Haben Sie sie gesehen? Sie werden kommen. Sie, das sind die Bösen in diesem Film. Die wollen alles. Aber nicht für sie selbst. Sie waren schon immer Nomaden. Und jetzt sind sie Söldner. Söldner, die in dem südamerikanischen Land Paraná für ein kapitalistisches System arbeiten. Was ist passiert? Was ist passiert? Sie sind da. Drei Männer, bewaffnet und ihre Absichten sind eindeutig. Was ist das? Das ist ein Kaufvertrag. Du unterschreibst, du lebst. Dem Bauern Joao bleibt keine Wahl. Er muss seine Tabakfarm skrupellosen Geschäftsmännern überschreiben. Während er das macht, hat er eine Hoffnung. Da ist dieser Schamane, den er mit einem magischen Ritual um Hilfe gerufen hat und der nun die Ereignisse beobachtet. Ich bin mir sicher, er wird uns helfen. Das wird er auch. Doch für Joao selbst kommt seine Hilfe zu spät. Die Söldner töten ihn und entführen seine Tochter. Der Schamane schafft es, sie zu befreien. Während ihrer Flucht erzählt er ihr: Ich habe auch mein Zuhause verloren, als sie unsere Farm abgebrannt haben. Und der Schamane schwor sich damals, die Männer zu bekämpfen, die den Bauern ihr Land wegnehmen und sie töten. Das alles inszeniert der argentinische Regisseur Pablo Fendrick in faszinierenden Bildern, die von Anfang an eine Magie entwickeln, der man sich schwer entziehen kann. Vorausgesetzt, man kann sich auf den sehr ruhigen, fast meditativen Erzählrhythmus des Filmes einlassen. Die Figuren reden kaum, die Kamera folgt ihnen durch den Dschungel. Und als der Schamane seinen Rachefeldzug beginnt, entwickelt sich El Ardor langsam zu einem Western. Kein actiongeladener, eher ein realistischer, in dem der Protagonist verwundbar ist und seine Kraft aus der Verbundenheit mit der Natur schöpft. Als Symbol seiner Stärke taucht dabei immer wieder ein Jaguar auf. Das ist wunderschön. Er weiß nicht wohin, deshalb schleicht er hier rum. Diese Leute werden ihn töten. Wir müssen schneller sein als die. Regisseur Pablo Fendrick siedelt seine Kapitalismuskritik in einer sehr archaischen Geschichte an, die er in 3D gedreht hat. Sollten Sie über die entsprechende Ausrüstung verfügen, lohnt es sich, sich den Film in 3D anzusehen. Nicht, weil es irgendwelche spektakulären visuellen Effekte gibt, die gibt es nämlich nicht. Der 3D-Blick auf den Dschungel macht ihn mysteriöser, zieht uns Zuschauer förmlich in ihn hinein. Und man kann besser nachvollziehen, warum die Bauern so an ihrem Land hängen und darunter leiden, wenn sie vertrieben werden. Alle aus meiner Familie sind weggegangen, aber keiner konnte woanders leben. Ich habe auch versucht, in der Stadt zu leben, aber ich konnte es nicht. Also kam ich wieder zurück in den Dschungel. Die Stimme, die Sie da gerade gehört haben, die gehört einem fantastischen Schauspieler, Gael García Bernal, den vielleicht ein paar aus dem Film Amores Perros kennen. Jetzt geht's hier aber um den Film El Ardor. Wer den gucken möchte, der ruft jetzt an und kann dann gleich hoffentlich eine Frage beantworten. Ach, ganz easy peasy, wenn Sie jetzt gerade Francesco Tornabene gelauscht haben. 0800 5678 774. Nummer ist natürlich kostenlos, also 0800 5678 774. Is someone listening? Logo, und die rufen jetzt alle an. Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense. Now living my own life, got you out of my path, been wasting too much time, leave you far behind. Then you run away. Are you thinking of me when it's her? Does she know you were supposed to love me till you die? Almost kill me. Now living my own life, got you out of my path, been wasting too much time, you far behind. Guten Morgen nach Lüdenscheid, da hört uns Funkhaus Europa-Hörerin Andrea. Guten Morgen. Guten Morgen. Gael García Bernal, der ist oft der Star von kleinen, wichtigen Filmen. Und der heute, der ist auch sehr wichtig, auch wenn er nicht in unseren Kinos lief, El Ardor. Haben wir gerade gehört. Francesco Tornabene hat dir offensichtlich Bock gemacht auf den Film. Ja, auf jeden Fall, weil ich liebe Südamerika. Ich war leider noch nicht da, weil das ist so mein Traumziel. Und ich habe auch argentinische Freunde und deswegen gefällt mir. Gael García Bernal, der hilft in diesem Film einem Bauern, Joao, von dem hat uns gerade Francesco erzählt. Was muss der Bauer über sich ergehen lassen? Er wird von, er wird angegriffen aufgrund dessen, weil er seinen Hof abgeben soll. Soll bezahlen an die, Also der Schamane hilft ihm. Sag mir noch genau, was ist sein Hof? Es ist ein Bauernhof. Mm. Ein Landgast. Er baut da etwas an. Ah, Gott, das habe ich jetzt gar nicht gehört. Oh, dammit. Was baut er denn da an? Also ich weiß, dass er auf jeden Fall leider hinter getötet wird, obwohl er der Schaman bittet, dass er ihm hilft. Das weiß ich alles. Ach Mann, Andreas, tut mir leid. Dann muss ich weiter zu Sarah nach Bremen. Und vielleicht ist das einfach eine ganz gute Investition für dich, die paar Euro für den Film, weil der ist echt, echt sehenswert. Ja, werde ich mir holen. Andrea, hab einen schönen Tag. Tschö. Ja, tschüss. Hey Sarah in Bremen, grüß dich. Ja, hallo. Hallo. Also, muss selber überlegen. Dem Joao bleibt ja keine Wahl. Was muss er diesen skrupellosen Geschäftsmännern geben? Die Plantage. Was für eine Plantage? Kaffee. Oh Mann, was ist los? Nein. Joachim, hi, wo hörst du uns gerade? Hallo, ich höre euch in Schweden. Wie, du hörst uns in Schweden? Echt? Cool. Internetradio oder was? Übers Internet, ja. Ich habe es aber auch früher manchmal über meine Parabolantenne gehört. Ach, geilo. Du lebst in Schweden? Ja, schon seit 47 Jahren. Ach, lucky you, ey. Guck mal, jetzt sind wir gerade in Südamerika unterwegs. So, und wir wissen jetzt schon, dass der Bauer Joao den fiesen Geschäftsmännern seine Farm überschreiben muss, seine Plantage. Wir haben gerade schon ein paar Sachen gehört, die man auf einer Plantage anbauen kann. Die Sachen, die wir gehört haben, nicht richtig. Ich habe das auch nicht richtig mitgekriegt. Das tut mir richtig leid. Also, wenn ich schon mal durchgekommen bin hier. Was kann man denn so auf so einer Plantage, was gibt denn Kohle? Also wenn ich eine Plantage hätte, eine Farm, ne, dann würde ich garantiert das eine anbauen. In Lateinamerika, Südamerika, naja, es gibt ja alles mögliche. Es gibt ja Kaffee, es gibt Bananen, Ach Joachim, schade. Ich wünsche dir einen schönen Tag und danke fürs Zuhören im schönen Schweden. Tschö. 0800-567-8774. Hey Philipp. Ja, hallo. Was könnte man wohl anbauen auf so einer Plantage? Ich glaube, das war Tabak. Juhu! Ich dachte, mein Fake hier inhalieren würde irgendjemandem helfen. Philipp wusste es ganz von alleine. Hast Francesco Tonabene gut zugehört. Und du kriegst von uns einen sehr sehenswerten Film, El Ardor. Ja, super. Vielen Dank. Viel Spaß damit und eine schöne Woche in dem wünsche ich dir in Münster, ne? Münster. Danke. Jo, tschö. Ciao. El Ardor, die super DVD der Woche. Es gibt eine ausführliche Filmkritikbesprechung von Francesco bei uns im Netz. Funkhauseuropa.de. Corazón de paz.

Hooligans und Ultras. Bleiben wir da noch mal ganz kurz, um es einmal ausdrücklich zu sagen. Also Hooligans sind dann die, bei denen Gewalt im Fokus steht und bei den Ultras eben nicht? So könnte man es kurz runterbrechen. Genau, Hooligans gab es in den 80er und 90er Jahren und das ist sozusagen eine Ausdifferenzierung von Fußball-Fankultur, wo der Fokus auf der Gewalt liegt. Das heißt, an den Hooligan-Gruppen hat man mitwirken können, gehörte man dazu, wenn man sich an der Gewalt beteiligt hat. Es ist jetzt so, dass Ultragruppen auch Gewalt ausüben, zum Beispiel gegen den Erzrivalen oder gegen andere Ultragruppierungen. Aber man muss bei Ultragruppierungen eben nicht Gewalt ausüben, um Teil dieser Gruppe sein zu können. Das ist sozusagen ein Aspekt unter vielen. Ich muss eben nicht kloppen. Genau. Ja. Wo stehen denn die meisten Ultras politisch? Oder kann man die überhaupt politisch einordnen, nach links oder nach rechts? Ultras ist erstmal ein Fanphänomen, es ist erstmal unpolitisch, aber es lässt sich auf verschiedene Art und Weise politisch füllen. Und dementsprechend gibt es eben in verschiedenen Ländern und auch zum Beispiel in Deutschland eben Ultragruppen, die sich politisch anders positionieren. Die allermeisten Gruppen, würde ich sagen, positionieren sich zunächst mal unpolitisch, für die steht die Politik im Hintergrund, was aber meistens in Deutschland auch mit einbezieht, dass sie sich gegen Rassismus aussprechen, gegen Antisemitismus und gegen rechtsextreme Symbole. Ganz wenige Ultragruppen, ich würde mal sagen eine Handvoll, haben damit sozusagen weniger ein Problem, sind offen rassistisch, sind offen antisemitisch, zeigen rechtsextreme Symbole, haben teilweise auch Überschneidungen in die rechtsextreme Szene. Es gibt aber auf der anderen Seite mindestens 2 Dutzend Gruppen, die sich als explizit antirassistisch verstehen und eben Antirassismus nicht nur gegen Rassismus auslegen, sondern gegen jede Form von Diskriminierung, sich also auch gegen Sexismus und Homophobie, Antiziganismus im Stadion einsetzen. Wir reisen gleich zusammen in unterschiedliche Länder und schauen uns die Ultraszenen in den jeweiligen Ländern an. Klar sind wir in Italien, aber auch in Ägypten und es geht nach Südamerika. Nach den Nachrichten um 11 Uhr passiert das. Bis dahin travel with me, Misun. 10:56. Wenn ihr ein Sound wärt, dann würdet ihr so klingen. Wärt ihr eine Mode, dann wären alle Trendscouts der Welt hinter euch her. Ihr seid unsere Hörer. Für euch machen wir Radio. Wir sind solche Glücksschweine. Funkhaus Europa, der beste Sound der Welt. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Nachrichten. Um 11 Uhr mit Claudine Bimmermann. Guten Tag. Kein Staatsgeheimnis. Generalbundesanwalt stellt Ermittlungen gegen Journalisten ein. Anschlag in Istanbul. Unbekannte greifen Polizeiwache an. Und Protest gegen Walfang. AIDA stoppt Touren zu den Färöern. Gegen die Journalisten von netzpolitik.org wird nicht mehr ermittelt. Bei den Papieren, die sie veröffentlicht haben, handelt es sich nicht um ein Staatsgeheimnis. Das teilte das Büro des Generalbundesanwalts in Karlsruhe mit. In der Presseerklärung heißt es weiter, auch Justizminister Maas sehe das so. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Istanbul hat eine unruhige Nacht hinter sich. Es gab gleich zwei Schießereien, eine davon vorm Konsulat der USA in Istanbul. Und dann explodierte auch noch eine Bombe vor einer Polizeiwache. Mehrere Menschen starben, einige wurden verletzt. Katrin Erdmann. Erst sprengte sich ein Selbstmordattentäter mit einem Auto in die Luft. Bei der Detonation starb außerdem noch ein Polizist. Bis zu 10 Menschen wurden nach Angaben türkischer Nachrichtenagenturen verletzt. Am Morgen gab es in dem Vorort erneut eine Schießerei. Dabei sollen die beiden Attentäter ums Leben gekommen und 2 weitere Menschen verletzt worden sein. Außerdem kam es vor dem US-amerikanischen Konsulat in Istanbul zu einem Schusswechsel. Einer der beiden Attentäter, eine Frau, wurde dabei verletzt und festgenommen. Diplomatische Einrichtungen der USA in der Türkei waren in der Vergangenheit wiederholt das Ziel von Angriffen. Die Türkei hat derzeit an verschiedenen Orten ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Grund sind die anhaltenden Auseinandersetzungen mit der verbotenen türkischen Arbeiterpartei PKK im Südosten des Landes. Anschläge in Serie, so schlimm wie in den vergangenen Tagen, war es schon seit Jahren nicht mehr in Afghanistan. Am Mittag Ortszeit hat es wieder eine schwere Explosion gegeben, diesmal am internationalen Flughafen der Hauptstadt Kabul. Die Behörden rechnen mit vielen Opfern, denn es war zur Zeit des Anschlags viel los am Airport. Vergangene Woche hatte es bereits 3 Anschläge in Kabul gegeben, über 50 Menschen starben, mehr als 240 wurden verletzt. Linken-Chef Rixinger lehnt es ab, weitere Balkanstaaten als sichere Herkunftsländer einzustufen. Die Große Koalition denkt im Moment darüber nach, die Liste um Kosovo, Albanien und Montenegro zu verlängern. Für Rixinger geht das nicht, da es dort rassistische Verfolgung gebe, sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Man hat ja gesehen, dass aus den jetzigen sogenannten sicheren Herkunftsländern auch viele Flüchtlinge kommen. Es hält sie offensichtlich nicht ab. Wir müssen natürlich auch ganz dringend die Fluchtursachen bekämpfen, wenn um uns herum eben hohe Not herrscht und wenn keine wirklich überall demokratischen Verhältnisse herrschen, dann kommen die Menschen hierher. Das ist auch Resultat einer völlig verfehlten Politik der letzten 10 Jahre. Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA macht ab sofort einen Bogen um die Färöerinseln. Grund ist ein neues Gesetz zum umstrittenen Walfang vor der Inselgruppe im Nordatlantik. Danach droht Touristen dort eine Geldstrafe oder sogar Gefängnis. Thorsten Reinhold. Wer einen Grindwall in der Nähe der Inseln sieht, muss dies den Behörden melden, damit die Jagd auf das Tier beginnen kann. Passiert das nicht, sind im schlimmsten Fall bis zu 2 Jahre Gefängnis möglich, schreibt die Tierschutzorganisation Deutsches Wal- und Delfinschutzforum. Nach ihren Angaben hat AIDA jetzt entschieden, die Landgänge für Touristen auf den Färöerinseln zu streichen. Andere Kreuzfahrtunternehmen wie Hapag-Lloyd haben ihre Touren bereits reduziert. TUI Cruises dagegen lehnt einen grundsätzlichen Boykott der beliebten Inselgruppe im Moment ab. Man wolle aber die Gäste an Bord über die Walfangtradition aufklären. Jedes Jahr werden dort hunderte Grindwale in Buchten getrieben und getötet. Tierschützer kritisieren dies als grausam und unnötig. Das Wetter. Im Westen und im Nordwesten Deutschlands ist es heute zeitweise wolkig. Es gibt auch einzelne Schauer. Die Tageswerte liegen bei 23 bis 28 Grad. Im Osten bleibt es trocken, bei Tageswerten bis 33 Grad. Morgen kann es ein paar Gewitter geben und die Temperaturen, die bleiben so ähnlich wie heute. Das waren Nachrichten mit Claudine Bimmermann. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Supermercado. Guten Morgen, ich bin CMM Amoni. Wir spielen gleich zum ersten Mal um die neue Funkhaus Europa CD der Woche, das Album Blood von Lian La Havas. noite que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no frente que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este é tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Europa. Funkhaus Europa. In Bremen auf 96,7. 10 Minuten nach 11. Caribou, can't do without you. Funkhaus Europa. Superquiz. Gleich hier im Supermercado. Ein sehr schönes Album. Bereits das Is Your Love Big Enough Album war ein absoluter Glücksgriff. Das schreibt Madeleine Jamet auf der Funkhaus Europa Facebook-Seite und es geht um Blood, das neue Album der Britin Liane Le Havas. Jetzt haben wir uns einmal quer durch Blatt gehört. Ich kann Ihnen noch erzählen, dass Liane sich für das Album auf die Suche nach ihren Wurzeln gemacht hat, mit der Mama in der alten Heimat Jamaika unterwegs war. Deswegen auch der Albumtitel, ne? Als Synonym für die Familie, Blatt. Aber wissen Sie was? Ist doch alles Pups, Schnups. Egal. Ja, Madeleine gefällt das Album. Uns gefällt das Album. Es geht jetzt aber darum, wie Sie es finden. Mögen Sie diesen Sound? Dann rufen Sie jetzt kostenlos an 0800 567 8774. Wenn nicht, gehen Sie ein Kippchen rauchen oder mal kurz aufs Klo. Wir spielen nämlich in jedem Fall um das Album von Liane Le Havas, Blood, jetzt. Superquiz. 0800 567 8774. 0800 567 8774. Die Nummer ist kostenlos. Nach Ayo geht's los. Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? And I give love to if I need to. Who, who, who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who, who? Colors are fading, all the lights gone down. Craving for love and happiness. Tell me, who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who, who? Tell me, who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Like my life is on hold. My love for you won't change. I've pushed you away, though I still need you close. And my joy is sad. Craving for love. Who can I run to? Who can Europa. Superquiz. Spielen Sie jetzt. Machen wir mit der Aida aus Berlin. Hello. Hallo, Fien. Beschreib doch mal bitte, wie das Wetter bei dir ist. Und in der Zwischenzeit würde ich nämlich meine Fenster hier im Studio zumachen, weil es regnet rein. Wir haben Bombenwetter in Berlin, eine Hitze und man kann es nur genießen. Wunderschön. Ach, schön. Ja, wir machen morgen wieder beim Sommerfeeling mit, auch in Nordrhein-Westfalen. Ja, ich schicke euch ein bisschen Sonne nach NRW. Hast du denn heute frei? Kannst du die Sonne auch genießen oder bist du irgendwo in einem stickigen kleinen Loch? Ich kann sie genießen. Sehr gut. Das heißt, sobald wir hier durch sind mit dem Quiz, zieht es dich nach draußen. Ja, direkt im Freibad. Okidoki. Das hier ist der Sound. Okay, so schnell werden wir ihn nicht nach Berlin kriegen, aber das ist der Sound, zu dem du dann bald im Freibad chillen kannst. Diese Stimme gehört Liana, was ADSS 25. Ja. Wahnsinnig tolle Stimme. Blood, ihr neues Album, das gehört dir. Wenn du das Quiz löst. Super. Okidoki, also wir haben 5 Kategorien heute am Montag. Du musst dich erstmal für eine entscheiden. Es sind alles Themenkategorien, zum Beispiel Essen und Trinken. Oder Leute. Der Sport ist dabei, Musik natürlich. Und die Kategorie, in der sich jedes Thema verbergen kann, das ist der Blindflug. Du hörst in jeder Kategorie so ungefähr eine Minute lang etwas, was umschrieben, beschrieben wird. Dann sagst du mir, was wir suchen und zack. Bei Leute wäre es zum Beispiel eine Person, ne? Bei Sport eben was aus dem Bereich. Bei richtiger Antwort gehört das Album dir. Okay. Ich entscheide mich für den Blindflug. Okay, das heißt, du weißt nicht, was thematisch auf dich zukommt. Hast du irgendjemanden bei dir, der dir helfen kann? Nein, leider nicht. Chaka, schaffst du alleine. Toi, toi, toi. Danke. Das gleiche Symbol wie ein Planet. Muss es auch geben. Angeblich ist er nicht mehr das, was er mal war. Viel diskutiert, unverzichtbar. Kämpft auf verlorenem Posten um seine Privilegien. Versüßt oder versalzt uns das Leben. Der aus seiner Veranlagung heraus lebensvermindernde Aktionen bevorzugt. Viele haben einen Zuhause. Verunsicherter Zeitgenosse. Grönemeyer hat mal einen Song drüber gemacht. Fällt auf, wenn er hochspricht. Haut fettiger und großporiger. Raucht lange bis zur Reife. Auf Persisch sagt man Mar. Gibt's auch mit Schaft dahinter. Unglaublich, was Frau daraus machen kann. Was wird gesucht? Ja gut, ich spreche jetzt kein Persisch. Aida aus Berlin, wie sieht's mit dir aus? Ich auch nicht, nein. Okay, und ich bin voll der Mega-Nerd. Ich würde es nur erkennen, voll der Mega-Loser eigentlich. Nerd kannst du streichen, wegen Grönemeyer. Oh Gott, was sagt das über meinen Charakter aus? Fürchterliches. Was glaubst du, was suchen wir? Ich kann jetzt echt nur raten, aber vielleicht einfach den Mann. Den Mann? Männer? Keine Ahnung, fragen wir doch einfach mal Liane Lahavas. Congratulations! That's completely 100% correct. Krass. Ja, wir suchen den Mann. Und ich wusste es nur wegen Herbert Grönemeyer, weil er doch mal hier... Wann ist der Mann ein Mann? Ne? Genau, kennst du? Und die Privilegien. Ja, genau. Der Mann, hey, das war ja easy peasy. Und Liane hat dir direkt gratuliert. Congratulations auch von mir. Das Album ist unterwegs zu dir nach Berlin. Vielen, vielen Dank. Aida, hab einen schönen Tag. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Ja, das ging jetzt flott, ne? Morgen wieder, 10 bis 12, das Superquiz in Funkhaus Europa. Diese Woche jeden Tag um das Album Blood von Liane Lahavas. Reinhören geht auf funkhauseuropa.de. Les bagnoles gueulent, les gens se pressent, suffocant seul, je dois m'en aller. Les trottoirs bougent, le ciel s'effondre, tous les feux sont rouges. Laissez-moi passer, effluve de clope, parfum de bitume, me saisit, me révolte. Oh, je peux plus respirer, une ambiance louche, dans nos métros, en moi fait mouche. Je peux pas rester, oh oui je t'aime, oui tu me plais, tu es vilaine et je m'en vais. Acharné, inonde nos maisons. Oh, je suis fatiguée et les crasses partout dans les rues, ma folle me tracasse. Oh, que je suis tendue, c'est vrai que tu es belle et que tu es sexy, mais je déploie mes ailes. C'est quoi, c'est fini? Oh oui, je t'aime, oui tu me plais, tu es vivante. oublié ma ville chérie. Je t'ai retrouvé, j'aime ta folie. Ton éclatante joie de jour comme de nuit. Mon cœur est à toi. Funkhaus Europa. I'm feeling something, something different. When you left, my picture changed. I was blinded, I'd not envisioned the same face in a different frame. It's an omen. Call my baby crying for the silver. Neue Musik von Disclosure und Sam Smith. Omen. Funkhaus Europa. Super Serie. Die Fußball-Fankultur, die wird in dieser Woche von uns ganz genau beleuchtet. Wer mag, der darf das gerne als Appetizer auf den Bundesliga-Start sehen. Wir sind bei den Ultras. Die Sportwissenschaftler Jonas Gabler vorhin, wer es verpasst hat, als die beschrieben hat, die eine ganz besondere Vereinsliebe haben. Wir kennen die Choreos und Fangesänge, die von den Ultras initiiert werden. Sie treiben die anderen Zuschauer an und sie treiben vor allem natürlich auch die Spieler an. Ultras ist aber auch die Partizipation im Verein wichtig. Sie wollen bei den Entscheidungen, die getroffen werden, auch gefragt werden, mit eingebunden werden. Jetzt gucken wir uns mal an, woher diese ganze Ultra-Fan-Kultur kommt. Da sind wir schon in Italien, richtig, ne? Genau. Das war in den Ende der 60er Jahre. In fast allen westeuropäischen oder nicht nur westeuropäischen Ländern, ja auch überall auf der Welt gab es damals die Protestbewegung, Studentenproteste. In Italien waren es Arbeiter- und Studentenproteste, also die gesamte Jugend war sozusagen davon erfasst. Und junge Menschen, die in diesen Protesten engagiert waren und zugleich aber auch ins Stadion gegangen sind, haben sozusagen die Organisations- und Ausdrucksform des Protests auf der Straße übertragen ins Stadion, um dort einen besseren Support für ihre Mannschaft zu organisieren. Das heißt, sie haben Gruppen gegründet, haben Mitgliederrekrutierung betrieben und sind dann eben ins Stadion mit dem Megafon gegangen zur Choreografierung. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Die Spruchbänder, die Lieder wurden teilweise adaptiert, also politische Lieder, Bella Ciao, das, was dann umgedichtet wurde, auf die eigene Mannschaft. Die Fahnen, solche Doppelhalter, also zwei Stöcke, wo in der Mitte praktisch eine Fahne dazwischen hängt. Das sind alles Mittel, die sozusagen da übernommen wurden, die kopiert wurden. Und irgendwann hat sich das dann immer weiter im Fußball fortgesetzt, auch als der politische Protest auf der Straße dann schon wieder abgeklungen war. Und etabliert. Jetzt gehen ja in den letzten Jahren immer weniger Fans in die italienischen Fußballstadien. Also immer weniger, ich nenne sie einfach mal nur Gucker. Wie sieht es bei den Ultras aus? Wie präsent sind die weiter noch in den Stadien, in den Blöcken? Ja, die Hochzeit der Ultras in Italien war vielleicht in den 80er, Ende der 80er, in den 90er Jahren. Auch in den 2000er Jahren gab es noch riesige Kurven, riesige Choreografien. Und es gab aber eben auch viele Gewaltvorfälle und auch gerade im Jahr 2007 dann zwei Tote. Einmal einen italienischen Polizisten, Filippo Raciti in Catania, der bei Auseinandersetzungen mit Fans zu Tode gekommen ist. Und ein Ultra von Lazio Rom, Gabriele Sandri, der auf einer Autobahnraststätte von einem Polizisten erschossen wurde. Und das hat zu verschiedenen Gesetzesänderungen geführt. Die italienische Regierung hat jegliche Ausdrucksform von Ultras eigentlich verboten. Also Trommeln, Megafon, Spruchbänder, Fahnen und diverse andere Einschränkungen eingeführt, die eigentlich sozusagen die Ultrakultur verunmöglicht haben. Das war auch mehr oder weniger das ausgesprochene Ziel dieser Maßnahmen. Und seitdem existieren diese Gruppen und diese Kultur irgendwie weiter, aber sie ist eben sehr gehemmt durch diese ganzen Vorhaben. Und ja, insgesamt hat man den Eindruck, dass es sozusagen der Klimax, der Höhepunkt der italienischen Ultrakultur so ein bisschen vorbei ist. Ultra ist nicht gleich Ultra, was wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, denn wir gucken uns gleich Ultras in Ägypten und in Südamerika an, hier in Funkhaus Europa. Supposed to pop, it's supposed to chill. Sister, no be crying, yo. To spending your money, but always. Nikki, or you the Libby for shit, oh, make you the pop anything. Cause I'm not popping, yeah. We rocking Versace, oh, we driving Ferrari. The Soul Jazz Orchestra, Courage, gehört hier in Funkhaus Europa. Das sind wir übrigens. Huhu. Ultras, das sind die Fans, die ihren Verein besonders stark unterstützen. In Deutschland hat eigentlich ja so jeder größere Fußballclub Ultras. Das sind die, die in den Stadien am lautesten sind, die bei den Gesängen den Ton angeben. Die ganze Woche über geht's hier in Funkhaus Europa Supermercado um den Fußball-Fan-Kult. Und jetzt eben um die Ultras im Ursprungsland Italien. Da waren wir ja gerade mit Sportwissenschaftler Jonas Gabler. Lassen uns mal bitte weitergehen nach Ägypten. Man kann das nicht einfach vergleichen. Also Ultras in Ägypten sind nicht gleich Ultras in Italien, sind nicht gleich Ultras in Deutschland. Mhm. Völlig unterschiedliche Phänomene. Das vorweggeschoben. In Ägypten, also in Ägypten gab es auch Ultragruppierungen und im Zuge der Proteste auf dem Tahrirplatz haben die tatsächlich eine entscheidende Rolle gespielt. Zumindest in den Schilderungen wird beschrieben, dass sie bei der Verteidigung des Tahrirplatzes gegen die Polizei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Das mag daran liegen, dass sie eben in Auseinandersetzung mit der Polizei wesentlich erfahrener waren. Es gab eben kaum große Ansammlungen von Menschen in Ägypten in den Jahren zuvor. Und die hatten praktisch da schon Erfahrungen gesammelt im Kontext von Fußballspielen und haben da praktisch so eine Schutzfunktion übernommen. Aber war das da auch der Hauptgrund von denen, weshalb sie auf dem Tahrirplatz waren, dass sie mithelfen wollten wirklich bei den Protesten? Ich glaube, das kann man nicht, oder das ist schwierig aus der Entfernung definitiv zu beantworten. Aber ich möchte mal einfach die Mutmaßung aufstellen, dass sie nicht unbedingt zu den politisiertesten Personen gleich zu Beginn gehört haben, sondern dass sie dort hingegangen sind aus einer Motivation, dass sie einerseits schon ein gewisses Feindbild auch von Polizei hatten, dass sie auch Erfahrung hatten an der Auseinandersetzung mit der Polizei und dass sie auch gereizt hat, sozusagen die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der Polizei. Ich halte es auch für sehr gut möglich, dass sie sich dann dort vor Ort sehr stark politisiert haben. Ich halte es aber für eher unwahrscheinlich, dass von Anfang an die Ultragruppierungen, die politisiertesten Gruppen dort auf dem Platz waren und sozusagen politisch eine große Rolle gespielt haben. Sie waren eher sozusagen der aktivere Arm. Ich würde jetzt gerne noch mit Ihnen über Südamerika sprechen. Da darf man ja gar nicht von Ultras sprechen. Die nennen sich Barras Bravas. Oder Torcidas, genau. Ja. Genau, die Fankultur in Südamerika hat auch eine ganz lange Tradition und hat sich sozusagen wie ja weitgehend abgeschlossen von Europa entwickelt. Also die haben nie nach Europa geguckt, was passiert da und sich da irgendwie Sachen abgeguckt. Die haben sozusagen ganz andere Ausdrucksformen entwickelt. Also die Choreografien spielen da sozusagen nicht so eine große Rolle, aber sie haben auch so eine Art Choreografierung. Sie haben zum Beispiel richtige Kapellen, die sozusagen dann auch ins Stadion einziehen. So Bands-mäßig oder was? Ja, richtig mit Bläsern und Trommeln und die dann praktisch die ja eine ähnliche Funktion übernehmen wie der Vorsänger in der Ultrakultur, die sozusagen so ein bisschen den Takt vorgeben und ja, unglaublich, also riesige Stadien natürlich, riesige Kurven, riesige Beteiligung, ganz viel Leidenschaft. Mittel- und Nordeuropa könnte sich dadurch durchaus ein bisschen was abgucken. Die italienische Fankultur ist damit auch heute nicht mehr ansatzweise vergleichbar. Das heißt, da wird ordentlich gefeiert, da wird ordentlich viel Glitzer und Konfetti in die Luft gehauen. Wird da auch gekloppt? Ich war vor einem Jahr in Brasilien auf einem Kongress und bin da mit wirklich schockierenden Zahlen konfrontiert worden. Ich glaube, das war in einem Jahr, gab es in den brasilianischen Fußballligen 40 Tote. Das ist sozusagen selbst in Italien, wo es x-mal mehr Tote gab als in Deutschland. Also in Deutschland gab es in mehreren Jahrzehnten 2 bis 3 Tote. Und in Italien sind es vielleicht etwas mehr als ein Dutzend. Mhm. Und da sind es halt 40 in einem Jahr. Das ist natürlich eine unfassbare Zahl. Hängt aber auch einfach damit zusammen, dass natürlich die Grenzen auch zwischen allgemeiner Kriminalität und Fußball dann natürlich teilweise verwischen. Das vielleicht auch gar nicht mehr immer so ganz voneinander zu trennen ist. Aber insgesamt sozusagen die Akzeptanz von körperlicher Gewalt und von Schusswaffen zum Beispiel ist eben in Brasilien eine andere als in Deutschland. Sehr spannendes Thema. Sportwissenschaftler Jonas Gabler über die Fußball-Fankultur weltweit. Wir packen die ganzen Gespräche, die wir heute hatten, zum Ultrathema später auch noch ins Netz auf funkhauseuropa.de. Lake of Udaipur, jetzt im Remix. Sexy, moon amour, metro sexy, moon amour. When you walk away, Remind India and the name of Kama Sutra. Total dressy, mon amour. Metro sexy, mon amour. When you operate, mon amour. As a necklace, mon amour. La la la la. In the lake of Udaipur, la la la la. In the lake of Udaipur, la la la la. In the lake of Udaipur, la la la la. Like the movie that Raj Kapoor. Funk aus Europa. Europa. They say boys don't cry, but your dad has shed a lot of tears. They say I should be a strong man, but baby, I'm still filled with fear. Sometimes I don't know who I am. Sometimes I question why I'm here. I just wanna be a good dad. Will I be? I have no idea. They say girls shouldn't be tough, and moms should raise the kids at home. But baby, I know that that isn't true, 'cause your mama's the toughest person I know. I wanna raise you to be like her, and watch you show the world how to do it on your own. I'm still trying to figure out who I am. I don't wanna mess this up or do this wrong. I'm gonna be there for your first breath. I don't know if I'll be there for your first step. I could promise you that I'll try to work less, but the tour's routed, and I got this album. Put in so many hours, and I just want the outcome to be something that I can look back and I can be proud of. Don't wanna be a dad that's living in FaceTime, but I got a world to sing to and you at the same time. I won't spoil you, you can trust that. For your sweet 16, you get a bus pass. Had your heart broken, been there, done that. I love you and I can't give you enough of that. Get back to community that raised you up. Read Langston Hughes, I suggest a raising in the sun. Listen to Sam Cooke, a change gon' come. You put the work in, don't worry about the praise, my love. Don't try to change the world, find something that you love and do it every day. Do that for the rest of your life, and eventually the world will change. I'll be patient one more month. You wrap your fingers around my thumb. Times are changing, I know. But who am I if I'm the person you become? If I'm still growing up, I'm still growing. Recommend that you read The Alchemist. Listen to your teachers, but cheat in calculus. Tell the truth, regardless of the consequence. And every day, give your mama a compliment. Take your girl to the prom, but don't get too drunk hanging out the limo. Slow dance with your woman in your arms. Sneak her in after, but boy, you better tiptoe. Don't wake your mama, do yoga. Learn about karma, find God, believe the dogma. Quickest way to happiness, learning to be selfless. Ask more questions, talk about yourself less. Study David Bowie, James Baldwin, and Tupac. Watch the sunset with best friends from a rooftop. Wear a helmet, don't be stupid. Jaywalk, but look before you do it. If it snows, go outside, build a jump, get some help. Get a sled, thrash the hill with your friends till it melts. Go to festivals, camp, fall in love, and dance. You're only young once, my loved one, this is your chance. Take risks, 'cause life moves so fast. You're only young once, my loved one, this is your chance. I'll be patient one more month. You'll wrap your fingers around my thumb. Times are changing, I know. But who am I if I'm the person you become? If I'm still growing up. Diesen Song hat Macklemore nach dem Geburtsvorbereitungskurs seiner Frau geschrieben, ist kein Scherz. Schließlich ist der Song auch der gemeinsamen Tochter gewidmet. Er heißt Growing Up, in Klammern, Sloan's Song. Also da gehört nur der Flow hin. Neben seinem Best Buddy Ryan Lewis ist auch Ed Sheeran am Start. Funkhaus Europa ist hier, Sloans nettes Mädel hat uns erlaubt, diesen Song immer zu spielen. Bevor uns jetzt gleich Diana Frankovic erzählt, was ab 12 Uhr in ihrer Sendung geht, hören wir schon mal in das Radioprogramm von heute Abend 23 Uhr rein. So wird's nämlich klingen, Live-Musik von der Antilopen Gang. Aufgenommen auf dem Summer Jam Festival 2015. Das Konzert gibt's dann in voller Länge, heute Abend ab 23 Uhr in World Live, der Sendung für Konzerte. Und hier gibt's jetzt einen Song in voller Länge. Naja, also zumindest so lang, bis Diana aufsteht. Für euch ein Liebeslied. Zeigt mal alle dieses komische Herz. Und guckt euch um, ob ihr irgendjemanden hier findet, den ihr in eure langweilige monogame Beziehung mit einbinden könnt. Denkt dran, Kiff macht das Sperma langsam. Ich stehe lässig an der Bar und trinke einen Drink. Plötzlich stehst du da, meine Kinnlade sinkt. Wow, es ist lieber auf den ersten Blick. Du wirfst mir einen davon zu und ich werf ihn zurück. Wir kommen schnell in ein Gespräch über Gott und die Welt. Du glaubst nicht an erste Sinn und letztere zerfällt. Du findest Kunst kacke, aber magst Tupac. Es gefällt mir erstmal sehr, was du so von dir erzählst. Yeah. Auf Music, Street Art und Graphic Novels. What the fuck, du kennst nur, mir fehlt die Rap und Comics. Böse Wurst mit Pommes ist mein Lieblingsessen. Yeah. Er verprügelt zwei bei Bäcker, weil sie Freestyle. Ich bin verliebt, doch irgendwie beschleicht mich ein Gefühl, dass du irgendetwas sagen wirst, dass ich nicht hören will. Irgendwas mit Esoterik und Verschwörungstheorien, dann wäre alles für die Katz. Den könnte nützlich Liebe, also lauf ich so schnell ich kann. Bis ans Ende der Welt, denn ich hab Angst, dass du was Dummes sagst. Das mir nicht gefällt. Und solltest du mich finden, wenn ich nichts höre. Nur ein dummer Satz würde alles zerstören. Da bin ich nicht mehr verliebt in dich. Da bin ich nicht mehr verliebt. Ich bin schlecht gelaunt auf das Slime-Konzert. Da traf mich Amos Pfeil in mein eisiges Herz. Du bist aufgefallen, denn du warst ausgefallen. Der einzige schöne Mensch in einem Haufen Panz. Ich fass den Mund und du dich ein auf tausend Schnaps. Doch eigentlich wollte ich sofort mit dir zum Traualtar. Denn deine Gags waren noch lustiger als meine. Und du tagtest mit Schuhcreme an die Scheibe. Ich fing an zu flüstern, ich bin nackt aus dem Schoß der Kolchose. War klar, dass das klappt, du gingst mir sofort in die Hose. Er machte wie ein Abgang und klaut und uns ein Fahrrad. Wow. Jetzt rauchen wir Crack auf der Parkbank. Du bist so klug, du zitierst Oscar Wilde. Doch ich hör nicht zu, ich stelle dich mir vor im Hochzeitskleid. Dann höre ich wieder hin, du fängst leider an zu schlafen. Das ist der Moment, in dem die Zweifel in mir wachsen. Also laufe ich so schnell wie ich kann, bis ans Ende der Welt. Denn ich hab Angst, dass du was Dummes sagst. Das mir nicht gefällt. Und solltest du mich finden, wenn ich nichts höre. Kein dummer Satz würde alles zerstören. Da bin ich nicht mehr verliebt in dich. Da bin ich nicht mehr verliebt. Ich steh trumpfig um im Club und blamier mich. Tanze wie ein ganz verwirrter Mann Anfang 40. Ich fühl mich fehl am Platz, aber schwuppdiwupp stehst du da, machst die Bewegung nach. Wir drehen ab, verschmelzen zu größten Blamage der Tanzfläche. Anstoßen, Anlöcher, Breakdance, Battle, Headspin zu anstrengend. Stress anzetteln, einstecken, abbrechen, ach Gott, ich rausfliege. Und dann chillen wir vom Hütchen, Handgelenk mit billig Spielkühl. Philosophieren über dieses und jenes. Schwierige Themen, die ich niemals verstehe. Du bist mir überlegen, du Genie. Du erniedrigst mein Ego und jedem ist klar, ich bin dumm, du bist schlau. Deshalb steh ich nur da, krieg den Mund nicht mehr auf. Ey. Also lauf ich so schnell ich kann, bis ans Ende der Welt. Denn ich hab Angst, dass ich was Dummes sag, dass dir nicht gefällt. Und solltest du mich finden, werd ich nix sagen. Nur ein dummer Satz würde mich gleich verjagen. Dann wirst du nicht mehr verliebt in mich. Dann wirst du nicht mehr verliebt. Hey! Also lauf nicht so schnell ich kann, bis ans Ende der Welt. Denn ich hab Angst, dass ich was Dummes sag, dass dir nicht gefällt. Und solltest du mich finden, werd ich nix sagen. Nur ein dummer Satz und du würdest mich schlagen. Dann wärst du nicht mehr verliebt in mich. Dann wärst du nicht mehr verliebt. Hey, no. Summer Jam zeigt ein bisschen Liebe für unseren DJ Müllmann Moses Kuhn. Ja, Jana Frankovic, zeig ein bisschen Liebe für die Antilopen-Gang. Nee, jetzt nicht. Bis heute Abend 23 Uhr kannst du das nochmal überlegen. Dann gibt's das komplette Konzert vom Summer Jam 2015, die Antilopen-Gang in voller Länge hier in Funkhaus Europa. Lass uns ganz kurz mal auf deine Sendung gucken und die Frage des Tages. Da habe ich heute Morgen gedacht, als ich die Nachricht gelesen habe, kann doch nicht wahr sein. Und genau das habe ich mir auch gedacht. Wir wollen schließlich raus aus der Atomenergie in Deutschland. Und was machen die Japaner? Die schmeißen wieder den ersten Reaktor an. Und das 4 Jahre nach Fukushima, nach der Atomkatastrophe. Kaum zu glauben. Und deswegen möchte ich gerne mit Ihnen heute drüber sprechen. Können Sie gerne schon mitdiskutieren auf der Funkhaus Europa Facebook-Seite. Wenn Sie da nicht sind, auch nicht schlimm. Per Mail über Funkhaus Europa, da geht's ja auch. Oder natürlich kostenlos anrufen 0800 567 8774. Diana Frankovic macht weiter. Ich bin raus. Schön. Okay. Bis morgen. Ich sehe Bequat, Baby. Los compadres. Mexe devagar, assim quero. Que lembras da doce transpiro. Encosta, baby, sem medo. Minha voz no teu ouvido é segredo. Sexy, quente, és dos palopes. Miss Universo, tipo Leila Lopes. Frente sensual, trazer tribal. Fazemos fantasias, tipo carnaval. Charme, estilo, bate flow. Estás no meu canal, Be Quiet, here we go. Apaga, eu não quero a luz de acesa. Deixa-me saborear a sobremesa. Não sou de ferro. Tenho sentimento. O teu destino a mudar. Comigo vais ter que ficar. É melhor. É melhor não duvidar. Vou-te fazer mudar. Uma chance não irá. Comigo tu vais ficar. É melhor não duvidar. Vou-te fazer mudar. Uma chance não irá. Comigo tu vais ficar. É melhor não duvidar. Tu és linda. Ninguém vai contar ninguém. E você já sabe. Não precisa te falar. E eu já tô a ficar maluco. Você tem mal hábito. Você diz assim. Ela já me encontrou. What? Oh, meu amor. Nada com que você faz. That's right, baby. Vem cuidar de mim, baby. Sei que isso vai mudar. É melhor não duvidar. Quanto faz em mudar. Uma chance melhor. Comigo tu vais ficar. É melhor não duvidar. Quanto faz em mudar. Uma chance melhor. É melhor não duvidar. Mais devagar, assim quero. Mais devagar, assim quero. Climas da doce transpiro. Climas da doce transpiro. Mais devagar, assim quero. Mais devagar, assim quero. Climas da doce transpiro. É melhor não duvidar. Vou-te fazer mudar. Uma chance melhor. É melhor não duvidar. Vou te fazer mudar. Uma chance melhor. Comigo tu vais ficar. Funkhaus Europa. Europa. Funkhaus Europa. In Berlin auf 96,3. Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii, yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau? Pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst.